Der Herr hat große Ding an uns getan, denn er versorget und erhält, beschützet und regiert die Welt. Er tut mehr, als man sagen kann. Jedoch nur eines zu gedenken, was könnt uns Gott wohl Besseres schenken, als dass er unserer Obrigkeit den Geist der Weisheit gibet, die denn zu jeder Zeit das Böse straft, das Gute liebet. Ja, die bei Tag und Nacht für unsere Wohlfahrt wacht. Lasst uns dafür den Höchsten preisen, auf, ruf ihn an, dass er sich auch noch fernerhin Wünsch.